Aber dieses bleiche und düstere Gesicht erhellte sich für einen Augenblick wie durch ein Licht, als Mutter und Schwester eintraten, nahm jedoch bald statt des früheren Ausdrucks düsterer Zerstreutheit den einer konzentrierten Pein an. Sosimow, der seinen Patienten mit dem ganzen jugendlichen Eifer eines seine Praxis erst beginnenden Arztes beobachtete und studierte, bemerkte voll Verwunderung in diesem Gesicht, statt der Freude über die Ankunft der Angehörigen, so etwas wie eine schwere, heimliche Entschlossenheit, eine mehrstündige Folterqual zu ertragen, die nicht zu umgehen war. Er sah später, wie fast jedes Wort der folgenden Unterhaltung eine Wunde seines Patienten zu berühren und den Schmerz zu reizen schien. Gleichzeitig aber war er zum Teil wieder erstaunt, wie dieser es heute verstand, sich zu beherrschen und seine Gefühle zu verbergen. Derselbe Monomane, der gestern noch wegen einer harmlosen Bemerkung fast in Raserei geraten war. »Ja, ich sehe jetzt selbst, dass ich fast gesund bin«, sagte Raskolnikow und küsste freundlich Mutter und Schwester, worüber Pulcheria Alexandrowna strahlte. »Und ich spreche nicht mehr wie gestern«, fügte er hinzu, sich an Rasumichin wendend und drückte ihm freundschaftlich die Hand. »Und ich habe mich heute schon nicht wenig über ihn gewundert«, begann Sosimow, der über den Besuch sehr erfreut war, da ihm in den 10 Minuten mit seinem Kranken der Stoff zu einem Gespräch schon ausgegangen war. »In 3 oder 4 Tagen wird alles, wenn es so weitergeht, wieder beim Alten sein, das heißt, wie es vor 1 oder vor 2 Monaten, vielleicht auch vor 3 Monaten war. Es hat sich doch seit langem vorbereitet und entwickelt, nicht wahr? Wollen Sie jetzt eingestehen, dass Sie selbst vielleicht mit daran schuld waren?« fügte er mit einem vorsichtigen Lächeln hinzu, als fürchte er ihn schon dadurch zu reizen. »Es ist sehr gut möglich«, antwortete Raskolnikow kalt. »Ich sage es nur aus dem Grunde«, fuhr Sosimow fort, »weil Ihre völlige Genesung jetzt hauptsächlich von Ihrem eigenen Willen abhängt. Jetzt, wo man mit Ihnen reden kann, möchte ich Ihnen empfehlen, die ursprünglichen, sozusagen die Grundursachen zu beseitigen, die Ihren Krankheitszustand hervorgerufen haben. Dann werden Sie auch genesen. Sonst könnte es wieder schlimmer werden. Diese ersten Ursachen kenne ich nicht, aber Ihnen müssen Sie bekannt sein. Sie sind doch ein kluger Mensch und haben sich sicher selbst beobachtet. Mir scheint, der Anfang Ihrer Krankheit fällt teilweise mit Ihrem Austritt aus der Universität zusammen. Sie dürfen nicht ohne Beschäftigung sein und darum können für Sie Arbeit und ein fest vorgenommenes Ziel, wie mir scheint, eine sehr große Hilfe sein.« »Ja? Ja, Sie haben vollkommen recht. Ich werde sofort wieder die Universität besuchen, und dann wird alles wie geschmiert gehen.«